Ein deutsches Märchen. Feenprinzessin. Es war einmal ein König, dem eine schöne Tochter geboren wurde. Er fand sie so schön, dass er sie Feenprinzessin nannte. Jeder am Hof und im Königreich akzeptierte diesen etwas anderen Namen. Aber eine Fee namens Lagi hatte er nicht gefallen. Wie konnte er es wagen, sein gewöhnliches Menschenkind Feenprinzessin zu nennen? Ich werde diese Beleidigung nicht tolerieren. Ich werde dem König eine Lektion erteilen. Als Feenprinzessin kaum 8 Jahre alt war, erschien Lagi in Gestalt einer alten Frau und entführte das Kind, als es im Schlossgarten spielte. Sie brachte Feenprinzessin in einen wunderschönen Palast und ließ sie dort als ihre Begleiterin arbeiten. Feenprinzessin, in der Tat. Von nun an hütest du dieses Feuer und sorgst dafür, dass es nie erlischt. Wenn doch, dann schicke ich dich zum Monster Laconi, um es zurückzubekommen. Und Laconi liebt es, Menschen in Steine zu verwandeln. Jahre vergingen. Feenprinzessin ist zu einer schönen jungen Maid herangewachsen. Eines Tages ging sie an einem Brunnen im Palast vorbei, als sie plötzlich einen Regenbogen im fließenden Wasser entstehen sah. Sie stand da, um ihn anzusehen, und eine Stimme sprach zu ihr. Feenprinzessin, ich beobachte dich jetzt seit ein paar Wochen in diesem Palast. Würde es Ihnen was ausmachen, ein bisschen zu warten, um mit mir zu sprechen? Bist du dieser Regenbogen? Ja, bin ich. Die Fee dieses Palastes wollte sich an meinem Vater, einem König, rächen. Also entführte sie mich und brachte mich jahrelang in einen Palast weit weg von hier. Und jetzt möchte sie mir einen schrecklichen Zauber auferlegen und mich ohne meinen Körper hierher gebracht hat. Ich kann nur durch die 7 Farben des Regenbogens sprechen. Oh, mein Vater ist auch König. Und die Fee hat mich auch entführt. Seit ich hier bin, habe ich niemanden mehr getroffen. Ich auch. Seit sie mich entführt hat, ist mein Körper in meinem magischen Schlaf. Ich kann jetzt nur mit dir sprechen, weil mein Körper nicht hier ist. Auch ich habe jahrelang mit niemandem gesprochen. Können wir Freunde sein? Ja, ich würde das lieben. Es ist so gut, jemanden zum Reden zu haben. Aber was ist das für ein schrecklicher Zauber? Ich weiß nicht. Mir ist nur bewusst, dass der Zauber nur gebrochen werden kann, wenn mein Körper erwacht ist. Aber selbst ich weiß nicht, wo der Palast ist, in dem ich schlafe. Ich habe nur Lagi sagen hören, dass der Palast jenseits vom Schloss des Monsters Laconis liegt. Also, wie alt warst du, als du hierher gebracht wurdest? Auf diese Weise trafen sich der Regenbogenprinz und Feenprinzessin jeden Tag, teilten ihre Sorgen, trösteten sich, lachten und scherzten miteinander. Diese dauerte lange und sie begannen sich zu verlieben. Feenprinzessin war besorgt über diese schrecklichen Zauber, den Lagi dem Regenbogenprinz auferlegen würde. Weißt du, wann Lagi dich verzaubern wird? Nein. Lagi macht ihre wichtigen Zaubersprüche immer zum 5. Vollmond des Jahres. Das ist nur noch 3 Tage entfernt. Ich werde versuchen, deinen Körper in diesem Palast zu wecken. Liebling, wir wissen nicht einmal, wo dieser Palast ist. Außer, dass du Monster Laconis Höhle durchqueren musst, um dorthin zu gelangen. Und das sind magische Zaubersprüche. Wir sind nur Menschen. Wie wirst du sie brechen? Ich kann dich nicht gehen lassen. Es ist zu gefährlich. Ich suche nicht deine Erlaubnis, du weißt. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass du dein Leben für mich riskierst. Und ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass dir etwas Schreckliches widerfährt. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber ich werde nicht aufgeben, bevor ich es versuche. Wir wissen, dass der Palast, in dem dein Körper schläft, jemals von Monster Laconis Höhle liegt. Nein, dieses Monster verwandelt Menschen in Steine. Bitte, bleib hier bei mir. Wie soll ich Lagi bitten, mir den Weg zur Höhle des Monsters zu zeigen? Ah, ich weiß genau, was ich zu tun habe. Feenprinzessin löschte das Feuer und erwartungsgemäß war Lagi wütend. Du hast das Feuer ausgelassen? Weißt du nicht, was ich dir jetzt antun werde? Es tut mir leid. Nein, jetzt musst du es aus der Höhle des Monsters Laconi im dunklen Wald holen. Nimm das. Bring die Flamme zurück. Das heißt, wenn er dich nicht zuerst in Stein verwandelt. Feenprinzessin machte sich ungerührt und entschlossen auf den Weg zur Höhle des Monsters Laconi. Sie ging in den dunklen Wald und sah plötzlich einen Hirsch vorbeiziehen. Er drehte sich um und sprach mit ihr. Warum ist ein Mensch wie du in diesem dunklen Wald? Ich muss durch die Höhle des Monsters Laconi gehen, Hirsch. Das Monster verwandelt Menschen in Steine. Er wird dich niemals lebend rauslassen. Es muss tagsüber einen Moment geben, an dem er seine Höhle verlassen hat. Ich werde erst dann in seine Höhle gehen. Das ist klug, aber immer noch riskant. Warum riskierst du dein Leben für jemand anderen? Hast du keine Angst? Ich habe Angst um mich selbst und um den Prinzen. Und deshalb werde ich nicht aufgeben, bevor ich es versuche. Ich muss wirklich weitergehen. Gerade als Feenprinzessin gehen wollte, verwandelte sich der Hirsch plötzlich in eine schöne Fee. Ich bewundere deinen Mut, Feenprinzessin, und ich werde dir helfen. Nimm dies. Verwende den Inhalt nur, wenn es keinen anderen Weg gibt. Und denke daran, du kannst nicht schlafen, du kannst nicht essen, bis du zu dem Palast kommst, in dem der Regenbogenprinz schläft. Was auch immer passiert, fürchte dich nicht und gib nicht auf. Ich danke dir sehr. Ich werde tun, was du sagst. Feenprinzessin machte sich auf den Weg. Sie fand die Höhle des Monsters Laconi und wartete hinter einigen Bäumen darauf, dass es herauskam. Einige Zeit später sah sie ihn in den Wald treten. Also rannte sie in die Höhle, um sie zu durchqueren, als sie plötzlich ein lautes, böses Grunzen hinter sich hörte. Dachtest du, du könntest meine Höhle betreten und ich würde es nicht merken? Bitte, lass mich gehen. Ein so feines Stück Stein gehen lassen? Komm, nicht näher. Es gab einfach keinen anderen Weg. Sie streckte ihre Hand in ihre Tasche und holte heraus, was sie darin fand. Sofort blitzte so viel Licht auf, dass das Monster erblindete und die Feenprinzessin durch die Höhle stürmte. Jetzt erreichte Feenprinzessin einen anderen Wald. Weit in der Ferne befand sich eine Burg. In dem Moment, als sie sie sah, fühlte sie sich plötzlich so kalt und hungrig und müde wie nie zuvor. Nein! Oh, ich kann nicht schlafen. Ich muss weitermachen. Wenn ich nicht esse und mich nicht ausruhe, werde ich sterben. Aber ich kann jetzt nicht aufhören. Plötzlich erschien ein Dämon vor ihr. Bist du hungrig? Würdest du das mögen? Es ist schön und saftig. Nein, ich muss weitergehen. Und müde, hungrig und schläfrig ging Feenprinzessin weiter. Jedes Mal, wenn sie sich an einem Baum festhielt, um sich zu helfen, tauchte ein anderer Dämon auf und bat ihr Früchte zum Essen an. Bist du hungrig? Würdest du das mögen? Es ist schön und saftig. Bist du hungrig? Würdest du das mögen? Es ist schön und saftig. Bist du hungrig? Würdest du das mögen? Es ist schön und saftig. Und jedes Mal, wenn sie sich verweigerte, die Frucht anzunehmen, stach sie ein Dorn. Aber sie ging weiter. Oh, ich werde nicht aufgeben. Sie brauchte jeden letzten Tropfen Willenskraft, um ins Schloss zu gelangen. Endlich erreichte sie es. Aber die Türen waren verschlossen. Sie versuchte, das Schloss aufzubrechen, konnte es aber nicht. Also entfernte sie den Inhalt der Tasche noch einmal und fand in ihrer Hand einen Schlüssel. Sie steckte ihn ins Schloss. Sofort wurde sie in einen prächtigen Raum gezogen. In der Mitte des Raumes lag der Körper des Regenbogenprinzes und schlief tief und fest. Ist das der Prinz? Sie ging zu dem Prinzen und schüttelte ihn. Er rührte sich nicht. Ach, wie wecke ich ihn auf? Es ist ein magischer Schlaf und nur Magie kann ihn brechen. Sie öffnete die Tasche und holte heraus, was sich darin befand. Es war eine kleine Geige, die größer wurde und dann die schönste Melodie spielte, die man je gehört hatte. Eine Melodie, die die Lieder der Vögel und das Gefühl der Morgendämmerung imitierte. Der Prinz rührte sich und wachte schließlich auf. Feenprinzessin, meine Liebe, du hast mich erreicht. Ich habe dir gesagt, ich würde nicht aufgeben, bevor ich es versuche. Du hast dein eigenes Leben riskiert, um meins zu retten. Du hast mich gerettet. Danke, vielen Dank. Plötzlich erklangen Töne einer großen Feierlichkeit und eine wunderschöne Königin kam mit einer großen Horde edler Männer und Frauen herein. Mutter! Mein Sohn! Du bist endlich wach! Jetzt, wo ihr Bann gebrochen ist! Oh, Lagi wird nie wieder in der Lage sein, einen anderen Menschen zu verletzen. Wie konnte das passieren? Regenbogenprinz erzählte seiner Mutter alles darüber, wie Feenprinzessin sein Leben gerettet hatte und wie sehr er verliebt war. Sie erzählten der Königin auch, wie sie aus ihrem Königreich entführt worden war. Sofort wurde eine Nachricht an die Eltern von Feenprinzessin gesendet. Sie waren überwältigt vor Freude, ihre geliebte Tochter gesund und munter zu sehen. Die Familien waren begeistert. Der Prinz und Feenprinzessin heirateten unter großer Freude. Und ja, sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ihre Geschichte zeigt nur, was du tun kannst, wenn du niemals aufgibst und dich einfach darauf konzentrierst, deine Träume zu verwirklichen, nicht wahr?